Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, live aus dem vom Mediencampus an der Finkenau. Heute an meiner Seite der brasilianische Moderator Flavio Nascimento, bei dem ich mich jetzt schon ganz herzlich bedanken will. Hallo, Trum. Boa tarde. Mais uma vez aqui na Rádio Mama Terra. Obrigado pelo convite. É sempre bom e gostoso estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço ao Romão, que está lá no Brasil. Muito obrigado. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. An meiner Seite, neben mir sitzt der brasilianische Moderator Flavio Nascimento. Sehr bekannt hier in Hamburg, lebt schon lange da, aber ich denke, Flavio, du wirst selber gleich ein bisschen dich vorstellen, nicht nur ein bisschen dich vorstellen und auch das heutige Thema benennen. Ja, komm, algumas pessoas já sabem, de vez em quando eu participo aqui do rádio com vocês aqui da Mama Terra. E não é tão novo assim, né? Quanto tempo nós estamos já? Ainda, acho... Bem uns 3-4 anos já, né? Yeah, que eu participo aqui. Yeah. Fizemos já vários programas juntos, com literatura e tudo mais. Ja, yeah, genau, so ist das nämlich. Flavio fragte gerade, wie lange kennen wir uns eigentlich schon, beziehungsweise machen wir Radiosendungen gemeinsam? Und das muss mindestens schon 3-4 Jahre zurückliegen. Wir haben einige Literatursendungen gemacht, wo wir deutsche, brasilianische Literatur vorgestellt haben, Poeten vorgestellt haben und teilweise auch das ins Deutsche jedenfalls versucht haben zu übersetzen. Genau, isso foi já tem tempo. E dando continuidade, que é a minha área, o meu trabalho dentro da literatura, né, como eu já falei aqui no programa anterior. O nosso livro está aí, Textos, Contextos das Noites Literárias. Genau, und heute das große Thema von Flavio heute ist, oder unser Thema in dieser Sendung ist, dass die Veröffentlichung des Buches Texto com Texto. Es ist ein Projekt, das, ja, das hat sich entwickelt bei einem schönen Essen, bei einem schönen gemeinsamen Abendessen mit Freunden. Und daraus hat sich entwickelt, sag mal, hast du nicht vielleicht auch ein paar Gedichte, die du gerne mal vortragen möchtest oder in deiner Schublade liegen oder schreibst du Tagebuch und so weiter und so weiter. Könnte man nicht vielleicht ein Projekt daraus machen? Wer traut sich eigentlich zu sagen, ja, ich möchte meine Poesie präsentieren? War es so, Flavio? Isso foi um projeto que iniciou com a participação de nossa, né, do Vatuzio Moreira e eu, e que resolvemos, então, enfrentar esse desafio que é de apresentar ao público as nossas poesias. E eu gostaria de ler uma poesia aqui do livro. Posso? Okay, claro. Also Flavio fängt jetzt gleich erst einmal an, ein Gedicht vorzulesen. Dieses Projekt ist entstanden gemeinsam mit Georges Watusi und Morera und eben halt Flavio. Und das Buch ist veröffentlicht worden, jetzt vor kurzem, offiziell veröffentlicht worden. Ja, 12 de abril. 12. April, und Flavio möchte gleich als erstes mal ein Gedicht vorlesen. Ja, é uma poesia que tem o título A Maçã e o Egoísta. Naquele dia em que comi a maçã que você deixou em cima da mesa, tomei conhecimento de uma palavra. Comi a maçã porque ela me parecia deliciosa. E você, ao perceber que eu havia comido a maçã, gritou: você é um egoísta. Comeu a maçã que era para ser dividida entre todos. Aquela palavra que não entendi muito bem me marcou, e desde aí procuro sempre dividir a maçã, numa tentativa de te mostrar que não sou egoísta. Flavio, könntest du das also in Deutsch so für unsere deutschen Zuhörer so egoista, egoist, der Apfel und der Egoist. Ja, jetzt so spontan. So spontan? Das ist ein bisschen in dem Tag, in dem Äpfel, das ich gegessen habe, dass du auf den Tisch hinterlassen hast. Ne? Ja, ja. Ein wunderschöner, saftiger Apfel. Ja. Ne? Den wolltest dann du essen? Dann habe ich ein Wort gelernt. Mhm. Ich habe die Apfel gegessen, weil sie deliziöse, geschmackvoll, deliziös scheint. Mhm. Und du, als dass du bemerkt, dass ich diese Apfel gegessen habe, schrie: du bist ein Egoist. Du hast die Äpfel gegessen, die für alle bestimmt war, für alle verteilt werden soll. Mhm. Ne? Dieses Wort, das ich nicht genau verstanden habe, hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und seitdem suche ich immer diese Äpfel zu verteilen. Wow. Ist das ein Gedicht von dir? Ja, das ist von mir. Ein Versuch, um dich zu zeigen, dass ich kein Egoist bin. Perfeito. Genau. A maçã e o egoísta, que está no nosso livro Textos com Textos, né? Está à venda. Todos. Wo ist es zu verkaufen? Ja, está à venda em todas as livrarias. Uh-huh. Todas as livrarias da Alemanha, da Inglaterra, uh-huh, da Áustria, da Suíça, nos Estados Unidos e Canadá. Wow. E também pela internet, né? Uhum. Na thalia.de, na amazon.de, no libri.de e também no iTunes Book. Ok, also das Buch ist käuflich zu erwerben in jeder Buchhandlung in Deutschland, Schweiz, Österreich? Ja. Österreich, Kanada, Brasilien auch? Brasilien, nicht direkt. Ne? Nicht direkt. Nicht direkt. Und dann über das Internet, über Thalia, über was war das? Amazon. Amazon. Und was noch? Libri. Libri. Libri.de. Okay. Mhm. Ja, liebe Zuhörer, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon Ortrun Gutke, der brasilianische Moderator heißt Flavio Nascimento, und er hat gerade gesprochen über das neu erschienene Buch Texto con Texto, an dem er maßgeblich mitgewirkt hat. Flavio hat sich heute gewünscht Musik von Nilson Chaves. Und hören wir erstmal rein und reden wir ein wenig über Nilson Chaves. Entre o tempo e o destino, um caso antigo era um par que pode acontecer, menino. se o tempo não passar. Feito essas águas que subindo forçaram a gente a se mudar. Acontecer, meu lindo, se o tempo não passar. O tempo é que me deu amigos e esse amor que não me sai. De trigo e os cabelos de meu pai faz rebentar paixões, depois se nega às criações e assim mantém a vida que acontecerá. Aos corações, se o tempo não passar, Das war das Stück Tempo Destino von Nilson Chaves. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tede 96.0. Am Mikrofon die deutsche Stimme, Ortrun Gutke, und die brasilianische Stimme ist Flavio Nascimento. Ja, Flavio, du hast dir diese Musik ausgewählt, und das hat auch einen ganz besonderen Grund, ne? Sim, Nilson Chaves eu gosto muito, particularmente, é um grande compositor que já está um bom tempo aí na carreira musical, né? É um conterrâneo lá de Belém e a música dele é maravilhosa. Essa música que tocou eu acho assim brilhante, a poesia, o texto e tudo mais. Also Nilson, Flavio hat diese Musik ausgesucht, weil Nilson Chaves ist nämlich in seiner Heimatstadt geboren, nämlich in Belém. Und er persönlich findet die Musik sehr poetisch, sind sehr schöne Texte dabei, wie ich, das finde ich nämlich auch. Und die CD, die Musik, die wir eingespielt haben, war von der CD 24 Jahre live. Sie heißt auch Tempo Destino. Das ist mit Unterstützung und Begleitung, mit Teilnahme von dem Jugendorchester der Stiftung Carlos Gomes und dem Chor von Carlos Gomes. Und der Dirigent ist Jonas Arias. Também muito conhecido em Belém, um grande profissional. Flavio, Du hattest jetzt gerade angefangen, dein Buch vorzustellen. Nicht nur deins, es ist auch von Moreira und von Watuse. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit, Poesie, brasilianische Poesie. Nicht so ganz übliche, sondern ihr seid noch nicht so bekannt. Aber ich finde, das macht gerade auch dieses Buch so sehr sympathisch. Das ist wirklich nicht unbedingt professionell oder bekannt. Nee, professionell seid ihr alle mal, aber nicht noch nicht so bekannte Poeten seid. Isso, isso. Não, apesar de que os dois outros companheiros, Watuse e o próprio Moreira, já estão nesse ramo, já escrevem há muito tempo. Eu também escrevo há muito tempo, mas os dois têm uma experiência maior em escrever, né? Porque o Moreira já no Brasil já escrevia e o Watuse também. Né? Uhum. De uma maneira mais profissional, de apresentar textos e tudo mais. Uhum. Essa é a primeira vez que eu apresento, publico um texto meu. Mas o Moreira já tem material pronto, publicado, o Watuse também. Also das heißt, Watuse und Moreira sind schon längere Zeit dabei, Gedichte zu schreiben, zu veröffentlichen, auch schon in Brasilien. Isso. Und du bist sozusagen... Premiere, ein Frischling. Genau. Und du möchtest gerne noch ein Gedicht vorlesen. Welches denn? Eu gostaria de ler uma poesia aqui do Moreira, se chama Capoeira. Capoeira. Capoeira. Corre em minhas veias o puro sangue de um guerreiro. A minha linhagem é nobre, é de capoeira. Fui cativo, mas nunca me entreguei. Nas noites escuras, com a liberdade, sonhei. Trago no espírito as marcas da escravidão. Lutei, ainda luto, e sei, meu esforço nunca será em vão. Por tantas vezes eu sonhei com a liberdade. Com a capoeira, pude ser livre de verdade. Esse é da autoria de Moreira. Fernando Moreira. Ein wunderschönes Gedicht. Wir verzichten jetzt mal auf die Übersetzung. Das ist übrigens eine Sache, ich glaube, ich habe gehört, dass ihr jetzt den nächsten Schritt gehen wollt und auch das auf Deutsch zu übersetzen. Ne? Also ich wünsche euch viel, viel Glück damit, viel Unterstützung damit, auch finanzielle Unterstützung, dass ihr den deutschen Part jetzt auch angeht und das vielleicht in einem Jahr wir wieder eine Sendung gemeinsam machen. Isso. Und dann estamos o projeto continua, quer dizer, o projeto Textos e Contextos não se encerra com o livro. Ah, okay, also dieses Projekt hat seinen Abschluss nicht gefunden mit der Veröffentlichung dieses Buches, sondern nós temos uma segunda fase. Ah, es gibt noch eine zweite Phase. Que é a fase de divulgação do livro, porque o objetivo do projeto é também divulgar a língua portuguesa, brasileira, na Europa, né? No mundo. Né? Então, o nosso projeto continua. Inclusive, que eu já queria falar aqui, que no dia 7 de maio, nós vamos estar realizando uma noite literária. Am 7. maio. Am 7. maio. Nein, vamos estar realizando uma noite literária no bar Cabo Longe. Né? É um café. Na Münzstraße. Isso, na Mundstraße número 11. Né? Pode ser. Né? Nas 19 horas, no dia 7 de maio, vamos estar lá divulgando, lendo os nossos textos, lendo as nossas poesias, conversando, batendo um papo. E quem quiser participar, aparecer, estão todos convidados. Dia 7 de maio, no Café Cabo Longe. Genau, und am 7., also wie gesagt, das Projekt geht weiter und jetzt geht es darum, die portugiesische Sprache auch noch mehr zu verfestigen in den, ja, sozusagen im Gehör der deutschen Mitbürger. Ja, porque é importante. Muitas pessoas, por que vocês não fizeram em alemão? Mas no início, o projeto é realmente a divulgação da língua portuguesa, né? Brasileira, a forma escrita, a forma falada e tudo mais. E quando um texto ele está traduzido, mesmo que você não tenha mais você não faz mais o esforço de ler o original, você vai imediatamente para a tradução. Isso é automático. Das habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden. Wenn man das ist Deutsch, dann denkt es auf Deutsch oder auf Englisch. Und, man liest nicht mehr auf der Originalsprache, nur die Übersetzung. Ja, ich verstehe. Então, por isso, nesse momento, nós vamos continuar somente com ele em português. E que os alemães que já entendem um pouco de português, que já leem um pouco de português, que não tenham medo. de ler a poesia. Não é necessariamente importante que se entenda tudo completamente. Porque eu me lembro, quando eu estava aprendendo o alemão, logo no início, nos primeiros cursos que eu fiz, a nossa professora nos levou, num dia, um texto de Goethe, uma poesia de Goethe, para a sala de aula. Uhum. E eu levei um choque. Meu Deus, como é que eu vou agora ler poesia sem nem entender alemão? Mas foi tão interessante a aula, foi uma das melhores aulas de alemão que eu tive na escola, foi quando eu comecei, quando eu li nessa aula que nós trabalhamos um texto de Goethe, uma poesia maravilhosa, né? Uhum. E acho que é importante não ter medo, porque eu não leio português. Com o tempo, é o exercício, né? Ler, reler, né? Parar, pensar. Genau. Also ich mache eine kurze Zusammenfassung. Das Projekt geht in jedem Fall weiter. Die nächste Phase ist natürlich einmal auch die Übersetzung zu machen, aber auch zu veröffentlichen und auch Veranstaltungen zu organisieren, diese Texte zu lesen und mit den Zuhörern, mit den Teilnehmern, die dort sind, auch gemeinsam in Diskussion zu kommen. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass man wirklich jedes Wort in der portugiesischen Sprache versteht. Weil das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, es ist, die Gedichte haben ein bestimmtes, übertragen ein bestimmtes Gefühl, das ist ein inneres Verständnis. Es ist nicht, dass die einzelnen Worte, die in dem Augenblick wichtig sind, sondern es ist dieses Gefühl, was durch dieses Gedicht übertragen wird. Und das ist genau das, was Flavio und Watuse und Moreira gerne weitermachen möchten. Und Flavio, du hast noch gesagt, als du Deutsch gelernt hast, hier hat eine Deutschlehrerin irgendwann mal ziemlich schnell eine Unterrichtseinheit gemacht mit einem Gedicht von Goethe. Und du selber hast gesagt, um Gottes Willen, ich kann das, ich habe Angst, ich verstehe nichts. Und du hast genau die Erfahrung gemacht. Yeah. Du hast etwas mitgenommen, auch wenn du nicht jedes Wort verstanden hast. Ja, isso. Eu aprendi muito e foi, como eu disse, uma aula maravilhosa. Und vor allem auch dann in dem Fall wirklich die Angst zu überwinden. Genau. Und auch dann darüber zu sprechen. Isso okay, mesmo. Machen wir noch ein Stück von Nilson Chaves. Und zwar heißt das Das Águas e das Matas, von den Wassern und den Wäldern. Já sinto, Senhor, meu amo, levo os cuidados no peito. Noite escura, venta forte, o melhor é a tracação. Já sinto, Senhor, meu amo, não te afoites pelo mundo. Lembra sempre os bichos maus. Senhor, meu amo, não ouças os cantos das águas, é Iara encantando. Não passe junto das ilhas, Mapinguari espreitando. Temos botos tucuxis, são bichos de encantação. A senhora que navega e dá voz e para trás, águas claras, águas limpas, sem qualquer assombração. sinto, Senhor, meu amo, não demora a chegar, não. Já sinto, Senhor, meu amo, não demora a chegar, não. Já sinto, Senhor, meu amo, não demora a chegar, não. Já sinto, Senhor, meu amo, demora a chegar, a planta que alimenta a paixão do nosso macho fêmea das torceiras, onde o chá se faz. Almas magradas, as mulheres do sangue e homem do sangue, tu te entrega a terra. Thank you. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente de Hamburgo para todo o mundo. Esse foi Nilson Chaves com Sabor Açaí. Ai, que saudade que me deu agora lá de Belém, tomar um açaizinho gostoso com farinha de tapioca. Ai, delícia. Der brasilianische Moderator Flávio Nascimento schwärmt schon. Das Stück, was wir eben gehört haben, war Sabor Açaí. Und Açaí ist eine Frucht, die vor allem im Norden gepflückt, gesammelt wird, produziert, wächst, genau, so ist das. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon die deutsche Stimme Ortrun Gutke. Kommen wir noch mal das Thema der heutigen Sendung. Dein ist jetzt bis jetzt gewesen die Veröffentlichung des Buches Texto con Texto. Und Flávio möchte noch ein paar Informationen loswerden. É, quem quiser comprar o livro pode também comprar com os autores. Então pode entrar em contato com a gente, né? E também nós estamos vendendo o livro. Quem quiser me telefonar, pode telefonar para o telefone 29-81-32-50, né? Ou então com os outros colegas, que agora não tenho o telefone deles. Mas pode entrar em contato comigo. Né? Vielleicht ist es ja auch über Facebook erreichbar, ne? Sim, nós estamos todos no Facebook. Isso, also Moreira. Isso. E nós estamos com uma página também do livro, que se chama Textos com Textos, na internet. Okay. Textoscontexto.de. Also sie haben eine, also man kann die Künstler, die Poeten persönlich anschreiben, soweit dann die Telefonnummern vorhanden sind, oder auf der, sie haben eine eigene Webseite zu diesem Buch erstellt, Texto con Texto, oder halt eben über Facebook. Das ist Moreira, Watusi und Flávio. Flávio. Und ich muss noch etwas nachtragen, und zwar ihr veröffentlicht, es gibt ein nächstes Treffen, das ist am 7. Mai in der Münzstraße, in dem Lokal, wie heißt das Lokal? Cabo Lounge. Cabo Lounge. Ein Café. Es ist ein kleines Café und dort wird nochmal wieder vorgelesen, Poesie vorgelesen und 19 Uhr. Diskutiert und das ist um 19 Uhr. Ab 19 Uhr, aber wir werden 20 Uhr anfangen. Ja. Bis 10 ja, Uhr, bis 22 genau. Uhr. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und zwar zu einem Workshop von Murat Soares aus Berlin. Er arbeitet hat das Forum Brasil gegründet und hat dort auch ein Terreiro eröffnet. Und es gibt einen Workshop zum öffentlichen Ritual aus dem afro-brasilianischen Candomblé zu Ehren für die Gottheiten Oshossi und Ogun. Das findet statt jetzt am kommenden Samstag, am 28. April. Und zwar in der Möckernstraße 72. Beginn ist 14.30 Uhr. Flávio. In Berlin, ne? In Berlin. In Berlin. Mhm. Lá no centro, né? Cultural, se chama Forum Brasil. Forum Brasil, do nosso companheiro Murat Soares. Sim, né? É verdade. Ich bin schon mehrere Male dort gewesen, auch genau zu diesen Workshops. Es ist wirklich hochinteressant, dort dabei zu sein. Man kommt einen sehr guten Einstieg in die Rituale des Candomblé. Sim. Es ist sehr einfühlsam, sehr abenteuerlich teilweise und auf alle Fälle spannend. Und wie gesagt, die Gottheiten wären geehrt, Ogun und Oshossi. Und bitte in weißer Kleidung erscheinen. Frauen im weißen Rock und weiße Kerzen und Blumen mitbringen. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Aus diesem Grunde, aus diesem Anlass, hoppala, werde ich jetzt eine Musik einspielen. Und zwar von der CD Suite Para os Orixás. Die Künstler sind Ezra Neném Ferreira und Mauro Rodrigues. Und das erste Stück, was ich einspiele, ist mit dem Titel Ogum. Diese CD, die produziert wurde, ist gewidmet der Baba Lorisha, Maria Paulina, sie ist bereits gestorben, und den Lala Orisha Ruchi e Rosane de Sousa und allen Töchtern und Söhnen des Santo da Casa Terreiro da Santa Joanne d'Arc. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Radio Mama Terra. E esta música é uma música composta a partir de cantos originais de Candomblé, das nações de Quito e Angola. Este CD, que reúne o material que foi recolhido através do Nenen, órgão do terreiro de Santa Joana d'Arc. É umas variações, cheio de variações, improvisações, desenvolvimentos criados a partir desse material. Trata de compor uma música que respeitosamente corresponda à identidade de cada orixá e suas relações. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Die Musik, die wir gerade eben eingespielt haben, war von der CD Sweet Para aus Orixás von Ezra Nené Ferreira und Mauro Rodrigues. Die beiden haben, also Ezra Nené hat nach Originalklängen, die zu den Gottheiten des Candomblé zugeordnet werden, neue Kompositionen gestaltet und Vorlagen waren, kamen aus Quito und aus Angola. Isso. Fala. Pois é, então é um trabalho muito interessante, muito bonito, né? E que representa um pouco, mostra um pouco do trabalho e da arte, e da religiosidade, da cultura africana, né? Angolana, enfim. Es ist übrigens eine unglaublich schöne Plattenhülle und das Booklet dazu sind wunderschöne Zeichnungen von den verschiedenen Orishas. Warum wir das überhaupt eingespielt haben, das war nämlich eine Veranstaltung, für die wir gerne Werbung machen wollen, zum Samstag, den 28. April. Und zwar im Forum Brasil in Berlin, das geleitet wird von Moraes Soares. Wird ein Workshop stattfinden zu Ehren für die Gottheiten Oshossi und Ogum. Isso mesmo. Lá em Berlim, lá no Centro Cultural do nosso amigo Moraes Soares, né, workshop que terá como tema Oshossi e Ogum. Bitte in weißer Kleidung kommen, Frauen bitte mit weißen Röcken und Kerzen und Blumen mitbringen. Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Isso mesmo. A entrada é franca, mas será solicitada qualquer tipo de contribuição. É bem-vinda. Flávio, hast du noch etwas auf dem Herzen? Ich meine mir noch auf dem Herzen. Wolltest du noch ein Gedicht vorlesen? Meinst du, dass wir das noch schaffen? Ja, eu queria ler, como eu li uma do Moreira, li uma minha, queria ler também uma do Vatuzzi, para não ficar uma coisa. Sim, nachher gibt es Probleme. O nosso companheiro não achar que eu não. Ja, Flávio, das ist gerecht. Das ist, sonst bist du Egoist, wie beim Apfel. Isso. Alles teilen. Pois é, vamos dividir as coisas. Então, eu quero ler aqui uma poesia do Vatuzzi, que também está no livro, que se chama Crença. Also jetzt wird Flavio noch aus dem Buch Texto Contexto ein Gedicht von dem dritten Kollegen vorlesen, nämlich von Vatuzzi. Crença. Eu creio em mim, eu criei o filho enquanto eu mesmo estava crescendo. Creio que a força do pensamento me dá prazer e condições para este fruto de mim sustentar. Eu criei em mim o poder da sobrevivência própria. Creio estar sempre disposta à labuta e ainda estou crescendo e robertando. Toda a minha satisfação e empenho. Eu encontrei o amigo no filho. Espero que este único filho seja prodígio para si mesmo. Sou uma guerreira pacífica. Aqui vou batalhando no dia a dia, iluminada pela virtude e a vontade de crescer na vida. E sei que o sol quer me acolher. O seu calor seca rápido o meu pranto. Eu sinto. O sol me ilumina. Eu creio. Eu cresço. Eu creusa. Uma notícia está chegando lá do Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral. De Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil central. Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito. Sabe, belo é o povo, como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio. Seu destino é um dia se juntar. O canto mais belo será sempre mais sincero. Sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade, ser mais sábio que quem o quer governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar que costa pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide para todo o mundo. E agora nós ouvimos Milton Nascimento, grande Milton. Genau, wir haben gerade eingespielt ein Stück von Milton Nascimento mit dem Titel Notícia do Brasil. Notícia do Brasil. Aus gegebenem Anlass. Es kommt nämlich eine hochinteressante Meldung aus Brasilien, jetzt zu dieser Stunde, wo wir hier gerade live die Sendung fahren, wird in Brasilia entschieden vor dem Bundesgericht, ob die Quote für den Einstieg in die Universität verfassungsrechtlich anerkannt wird, ja oder nein. Die Quote, das muss man dazu sagen, die Quote gibt es seit 10 Jahren. Und zwar zugunsten für die Menschen, für die afro-brasilianischen Menschen, die schwarzen Menschen, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Und es wurde wirklich definitiv festgelegt, so und so viel Schwarze kommen in die Uni. Und das so soll es sein und so muss es sein. Das ist Gesetz. Jetzt wurde dagegen geklagt von der weißen Bevölkerung, die sich wiederum sehr ungerecht behandelt fühlten. Und heute vom Bundesgericht wird es jetzt definitiv entschieden, bleibt die Quote ja oder nein. Fala. É um tema muito difícil de tocar, é uma questão muito profunda, que nós sabemos que o racismo no Brasil ele é presente, ele existe. E também eu considero a necessidade de ter a cota para negros, na entrada de negros na universidade. Para mim isso não é uma coisa tão agradável, né? Não deveria existir isso. A universidade é aberta, ela é pública e ela tem que atender a todas as pessoas. Mas, por outro lado, nós sabemos que a realidade é outra. Então, neste momento, para este momento da nossa história do Brasil, é necessário que exista isso. Mas eu gostaria que um dia isso deixe de existir, né? Ja. Que a universidade seja aberta e entre, né? Flávio hat gerade gesagt, im Grunde genommen ist das für ihn persönlich, seiner Meinung nach, es ist seine persönliche Meinung, ist die Sache mit der Quote eigentlich nicht, was heißt, wäre nicht notwendig. Da Brasilien allerdings ein unglaublich rassistisches Land ist, so hat es wirklich seine Berechtigung, diese Quote einzuführen. Und jetzt nochmal wirklich, als dass es wirklich anerkannt wird, ja oder nein, dass es nochmal zur Diskussion kommt. Ich hoffe, in 1-2 Stunden könnt ihr auf der Internetseite von mamapress.wordpress.com die neuesten Notizen von dem brasilianischen Moderator Markus Romão hören. Ja, was gibt's noch? Eine zweite Meldung noch dazu. Mahnmal in Nantes. Wird vertuscht, verdrängt, vergessen. Die Sklaverei hat Frankreichs Atlantikmetropole Nantes einst recht reich gemacht. Jetzt hat die Stadt am zentralen Ort des Schreckens ein Mahnmal errichtet. Die Widerstände waren noch fast 200 Jahre nach Abschaffung des Menschenhandels groß. Das ist eine Notiz online zu verfolgen im Spiegel online.de oder auch auf der Internetseite. Weitere Informationen gibt es über mamapress.de. wordpress.com von Marcos Romão. Fala? Você fala agora em português? Mas essa é uma notícia que está vindo da França, não? Da França. Yeah. Sim, não é do Spiegel Online. Spiegel mas Online. Esse Mahnmal é Mahnmal, como se chama? Denkmal. É um monumento. Um monumento. Um monumento. Uhum. Das ist jetzt errichtet worden in Nantes, weil in Nantes war früher der Hauptplatz, wo die afrikanischen Sklaven verschifft worden sind, definitiv verschifft worden sind, und dann in Brasilien und in den in den südamerikanischen Ländern versklavt worden sind. Ja, ja, então isso é uma questão da história, né, da escravidão. Uhum. E também, lógico, é tema que devemos sempre, sempre falar sobre e discutir a respeito. Né? Ja, zwei schöne Notizen. Sim. Über die Sklaverei, Abschaffung der Sklaverei, über Sklaverei, über die Geschichte, dass viel mehr aufgedeckt wird und viele Dinge anerkannt werden und auch öffentlich gemacht werden, der Rassismus in Brasilien. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Es ist Zeit, mich zu verabschieden. Flavio, ich bedanke mich bei dir. Eu que agradeço, obrigado für deine Begleitung. Por essa oportunidade de estar aqui, divulgar o nosso trabalho, pelo apoio, muito obrigado. E é sempre bom estar aqui na Rádio Mama Terra, é muito agradável. Macht Spaß. Und die Sendung wird in ein paar Tagen auch veröffentlicht werden auf der Internetseite www.mamaterra.de. Ich freue mich auf die nächste Radiosendung. É sempre nas quartas-feiras, né? Sim. Sim, Mittwoch, né? Sim, claro. Das 19 às 20 horas. Todas as quartas-feiras, brasileiros e brasileiras de Hamburgo, escutem a Mama Terra. Ich verabschiede mich von euch, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Bis in einer Woche. Obrigado, prazer ter mais aqui. Quem esteve aqui com vocês hoje foi Flávio Nascimento. E uma boa noite a todos. Und jetzt spielen wir noch ein Stück ein von Martinho Davila, Dar e Receber. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la la. Capitã da energia desse seu la la la la la. Sigo a filosofia que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. Mas se você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo coladinho ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer, e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos para viver só com. Mas se você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo grudadinha ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer, e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos pra viver só com você. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, e receber, e receber, e receber, fazer, fazer-me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Dide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 25. April. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio sendet ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr sendet live mitgeschnitten Konzertmitschnitte unter anderem von Yuri Geller und Helgoland. Bei Backspin FM hört ihr heute ab 23 Uhr ein Best-of von The Notorious B.I.G. Dide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 26. April. Bis 6 Uhr wiederholen wir das Beste der vergangenen Tage. Akustik Deluxe bei Radio Aktiv startet um 2 Uhr. Heute im Talk Thomas Gottschalk. Das Kulturbistro serviert euch ab 3 Uhr ein wechselndes Kulturmenü. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.